Kapitel 1. Michael. Es ist 5 Uhr nachmittags. Die Schule ist aus. Michael geht die Karl-Marx-Straße entlang. Hier sind viele Leute unterwegs. Er geht in den U-Bahnhof und nimmt den Zug in Richtung Rudow. An der Haltestelle Lipschitzallee steigt er aus. Gropiusstadt. Viele graue Hochhäuser stehen hier. Hier wohnt er. Grau sind die Häuser. Und auch die Leute in diesen Häusern sind grau. Und ich? Werde ich auch so? Fragt er sich. Michael hat heute schlechte Laune. In Englisch und in Deutsch hat er schlechte Noten bekommen. Das Schuljahr ist bald zu Ende. Das gibt Probleme. Er weiß schon, was seine Eltern dazu sagen. Es ist immer dasselbe. Es ist ja dein Leben, Michael. Und? Aber warum lernst du denn nicht? Sie haben ja recht, denkt er. Aber Lernen macht mir eben keinen Spaß. Ich kann einfach nicht stundenlang am Schreibtisch über den Büchern sitzen. Er braucht eigentlich nicht viel zu lernen. Er besucht eine Berufsschule. Da geht er nur einmal pro Woche hin. Die restlichen Tage arbeitet er in einer Gärtnerei in Bukow. Er macht eine Lehre als Gärtner. In etwas mehr als einem Jahr ist er fertig. Die Arbeit macht ihm keinen Spaß. Blumen und Pflanzen und so, das findet er ganz nett. Aber seine Leidenschaft ist das nicht. Doch eine Leidenschaft hat er, die Musik. Er spielt E-Gitarre. Jeden Abend steht er in seinem Zimmer und übt. Er spielt immer wieder alte Lieder von den Rolling Stones, von Santana und von den Doors. Aber manchmal übt er auch Lieder von Sid Vicious oder den Ramones. Nur wenn er spielt, ist er glücklich. Heute Abend ist er allein zu Hause. Sein Vater arbeitet bis Mitternacht. Seine Mutter besucht nach der Arbeit immer die Oma in Potsdam. Da kommt sie erst spät wieder. Er nimmt die Gitarre, beginnt zu spielen. Er hat erst wenige Töne gespielt, da klingelt es. Er geht zur Tür und nimmt den Hörer ab. Ja? Fragt er. Hey, ich bin's, Thomas. Kommst du runter? Na gut, ich komme. Michael hat keine große Lust, aber er geht doch. Er will Thomas treffen. Thomas ist sein bester Freund. Er ist 15 Jahre alt wie Michael und macht eine Lehre als Kellner. Michael und Thomas waren schon zusammen im Kindergarten. Thomas wohnt in dem Hochhaus neben dem von Michael. Als Kinder haben sie immer unten im Garten Fußball gespielt. Sie haben immer viel Spaß zusammen gehabt. Aber seit ein paar Jahren spielen sie nicht mehr Fußball. Jetzt gehen sie zusammen ein Bier trinken. Sie haben immer über alles gesprochen. Über Schule, über ihre Eltern, über Mädchen und über das Leben. Na, wie geht's? Fragt Thomas. Wie immer. Und dir? Prima. Hast du heute Abend Zeit? Nee, du weißt doch, meine Alten wollen nicht, dass ich in der Woche abends ausgehe. Antwortet Michael. Deine Eltern. Mann, sei nicht so langweilig. Heute Abend gibt's bei Fred eine Party. Da gibt's... Das kann ich mir schon denken, was es da gibt, sagt Michael. Fred und seine Freunde. Seit wann hast du denn mit denen zu tun? Seit ein paar Wochen. Habe ich dir das nicht erzählt? Fragt Thomas. Nee, und du weißt auch, was ich denke. Diese Typen sind doch kriminell. Kriminell, kriminell. Du redest schon wie meine Alten. Ich sag dir nur eins. Bei denen geht's ab. Da gibt's keine Langeweile. Verstehst du? Michael findet das nicht so gut. Du meinst, die nehmen Drogen, die fahren durch die Stadt und klauen. Ein super Spaß, wirklich. Ach Mann, das ist doch nicht so tragisch. Und das ist wenigstens nicht langweilig. Ich habe einfach keine Lust mehr. Kapierst du das nicht? Berufsschule und dann wieder 4 Tage bis nachts im Restaurant stehen für ein paar Euro. Ich will nicht so werden wie mein Alter. Nur arbeiten und abends ein Bier vor der Glotze. Ist mit Fred wirklich besser? Fragt Michael. Klar, Mann. Mit Fred und seinen Freunden, da mache ich, was ich will. Und Geld ist kein Problem. Versteh das doch. Sagt Thomas. Dann fragt er Michael noch einmal. Also, kommst du nun mit oder nicht? Nein, antwortet Michael. Ich bleibe zu Hause und spiele Gitarre. Hast du ein neues Lied? Fragt Thomas. Ich habe ein paar neue gelernt und auch eins selbst geschrieben. Willst du sie dir anhören? Klar. Ich komme mit zu dir und um 9 gehe ich zu Fred. Thomas und Michael gehen zusammen in Michaels Wohnung. Michael spielt leise Gitarre. Gute Lieder, Mann. Und du spielst auch verdammt gut. Vielleicht wirst du noch mal ein Star oder so. Kommentiert Thomas. Na, da muss ich noch ein bisschen üben. Lacht Michael. Kurz vor 9 steht Thomas auf. Muss jetzt los, sagt er. Michael bleibt allein in seinem Zimmer und spielt weiter.